heißt es, dass sie gesagt haben, nachdem sie das Kalb angebetet haben, Inna hudina ilaik. Wir wenden uns dir reuevoll zu. Wenn wir Surat al-A'raf aufschlagen, Surat Nummer 7, Vers 156. Gewiss, wir haben uns zu dir zurückgefunden. Surat al-A'raf 7 und dann Vers 156. Danke. 170. Und das Wort Hudna, wir haben uns zu dir zurückgefunden, heißt es auf Arabisch. Ja? Wir haben uns zu dir zurückgefunden. Das heißt, das haben sie nämlich gesagt, nachdem sie das Kalb angebetet haben. Und sie haben sich jetzt reuevoll ihrem Herrn zugewandt. Darüber haben wir gesprochen ausführlich. Und das ist die eine Auslegung. Die andere Auslegung ist, dass der eine Sohn von Jakob, alaihissalam, Jakob ist ja Israel, ja, der Sohn von Ishaq, und Ishaq der Sohn von Ibrahim, und einer der Söhne von Jakob, aus dem die zwölf, einer von den zwölf Stämmen dann kam, hieß Yahuda, und die Araber haben eben daraus gemacht, Yahuda, ja, und das ist eine andere Erklärung, warum die Yahud hießen, okay? Und wie dem auch sei, damit sind diejenigen gemeint, die Juden sind, die Kinder Israels oder alle, die dem Judentum angehören. Seien es Kinder Israels oder andere. Nicht jeder, der dem Judentum angehört, muss einer der Kinder Jakobs gewesen sein. Oder heute noch. Na, oder umgekehrt. Nicht alle Kinder Israels sind Juden. Es gibt auch Muslime davon. Inshallah. Ja. Und die Christen. Und die Christen, bessere übersetzen uns, wenn man sagen würde, Nazarener. Nazarener. Denn sie sind eigentlich keine Christen, in dem Sinne, dass sie dem Christus folgen. Christus, alayhi salatu wassalam, ist die lateinische Übersetzung von Messias. Ein Messias, der Gesalbte. Eines ist lateinisch, Christus, und der Messias ist griechisch. So habe ich es gelernt. Und sie sind ja eigentlich nicht die Folger von Jesus Christus, alayhi salatu wassalam, sondern sie sind, und sie sind auch nicht so bezeichnet worden von Isa. Sie hießen Nasara. Nasara. Und es ist der Plural, Singular, Nasrani. Warum? Zwei Begründungen gibt es wieder dafür. Einmal die Stadt Nasriya, Nazareth. Ja? Und, das heißt, weil Isa a.s. dort geboren sein soll. Okay? Das heißt, sie. Und die zweite Sache ist, weil Allah SWT uns beigebracht hat in Surat As-Saff, Surat 62, ganz am Ende, dass Isa zu seinen Jüngern gesagt hat, Kunu, seid Ansar Allah, seid die Helfer, seid meine Helfer zu Allah, in Bezug auf Allah. Ja? Und deswegen sind sie die Helfer genannt worden, Al-Ansar, wie die Ansar praktisch. Aber Nasara als diese Begründung. Na. Aber Christen wäre eigentlich auf Arabisch dann Messihiyun, wäre die richtige Übersetzung. Wie dem auch sei, das ist Christen ist hier übersetzt worden, weil das ist, wie man es kennt. Aber man sollte wissen, dass sie in Wirklichkeit entfernter von Jesus Christus sind als der unterste Himmel vom übersten, vom siebten Himmel. Subhanallah. Na, und die Sabier. As-Sabi'in oder As-Sabi'un, je nach grammatikalischen Kontext. Ne? Sabi'un macht man im Arabischen, wenn es Subjekt des Satzes ist oder wenn es passiv ist. Wenn mit dem Subjekt praktisch etwas getan wird. Ja. Die Sabia, darüber gibt es mehrere Ansichten, was ist mit Sabia gemeint, Sabi'in gemeint. Al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di hat gesagt, die sind nichts anderes als eine Sekte von den Sekten der Christen. Und er hat gesagt, das ist die richtige Ansicht. Der Shawkani, rahimahullah, der Mufassir des Buches Fathul Qadir, er sagte, damit ist gemeint, dass sie, das ist ein Volk, das ursprünglich Juden oder Christen war. Das ursprünglich Juden oder Christen war und angefangen hat, die Engel anzubeten. Und der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi hat gesagt, das ist ein Volk, das in Al-Mosul gelebt hat, also im heutigen Nordirak, und sie haben La ilaha illallah gesagt und haben in den Psalmen gelesen. Ein Volk, das in den Psalmen gelesen hat, Und er sagte, deswegen haben die Araber, wenn irgendjemand Muslim geworden ist, haben sie gesagt, zu ihm gesagt, Asabat, bist du Sabia geworden? Weil sie haben La ilaha illallah auch gesagt, wie die Muslime gesagt haben. Und diese drei Ansichten gibt es, wie dem auch sei, auf jeden Fall die meisten Ulama haben gesagt, dass diese Gruppe von Menschen nicht als Ahlul Kitab gelten, als Volk der Schrift, sodass man ihr geschlachtetes Fleisch nicht essen darf und dass man auch ihre Frauen nicht heiraten darf. Wie dem auch sei, gemeint ist in dem Vers, dass eine Fiqh-Angelegenheit, also die interessiert uns jetzt weniger, uns interessiert hier, dass wer immer von diesen Gruppierungen an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und an Allah glaubt, so wie Allah es angeordnet hat und an den jüngsten Tag glaubt, wie man daran glauben muss, also an alles, was es dort gibt und alles, was dort geschehen wird. Dazu gehört sehr viele Sachen. Dazu gehört, dass eben nur Muslime ins Paradies eingehen werden. Das ist ein Glaube, Teil des Glaubens am jüngsten Tag. Ein Teil des Glaubens am jüngsten Tag ist, dass es eine Hölle und ein Paradies gibt und dass die Bewohner von dem einen ewig drin bleiben werden und die Bewohner von dem anderen auch ewig drin bleiben werden. Und wie dem auch sei, gibt es mehrere Sachen, die dazu gehören. Ein Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass man ihm niemals der Lüge bezichtigt. Wenn er einen Gesandten geschickt hat, und ein Gesandter, sei es Isa a.s. oder irgendein anderer Gesandter Allahs, wenn er etwas sagt und man bezichtigt ihn der Lüge, dann hat man Allah nicht geglaubt. Dann hat man Allah nicht geglaubt. Also, nur damit manche Leute diesen Vers nicht falsch verstehen. Plus, es ist eine Überlieferung von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass er gesagt hat, dass nach diesem Vers, der andere Vers in Surat, Al-Imran herabgesandt worden ist. Und zwar Surat Al-Imran, dritte Surah im Koran, Vers 85. Und zwar, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Und Ibn Abbas sagt, der Vers ist danach herabgesandt worden. Gemeint ist aber in der Erklärung, dass dieser Vers, manche Ulama haben gesagt, dieser Vers, die Aussage, wer an Allah glaubt am jüngsten Tag, gemeint ist also an alles glaubt, was Allah angeordnet hat. Und das heißt, man muss dem Propheten seinem Glauben sowieso, das ist keine Frage. Aber manche haben gesagt, es bezieht sich auf die Leute vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer immer zu seiner Zeit an seinen Propheten geglaubt hat, an das, was durch diesen jeweiligen Propheten überliefert worden ist, durch Allah subhanahu wa ta'ala, als Offenbarung eingegeben. Wer diesen glaubt und rechtschaffen handelt, der über den wird keine Furcht kommen, noch wird er traurig sein am Tag der Auferstehung. Er wird ein Paradiesbewohner sein. Na. Und interessant, also zu wissen, was heißt an Allah glauben? Dass man weiß, dass er der Herr ist und alles, was damit zusammenhängt. Und zu wissen, dass er der Ilah ist, der einzig anbetungswürdige Gott ist. Der einzig anbetungswürdige Gott ist. Dass es keinen Gott gibt außer ihm. Das ist der wahre Glaube an Allah. Das bedeutet, an Allah zu glauben. Ja. Und die Aussage, rechtschaffen handelt, die verdient einer genaueren Untersuchung, einen genaueren Blick. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, oder was heißt rechtschaffen handeln? Rechtschaffen handeln heißt nichts anderes, als etwas zu tun, was Allah und sein Gesandter angeordnet haben. Genauso wie wir gesagt haben, Fassad, was heißt Fassad? Unheil stiften. Und das heißt nichts anderes, als Allah und seinem Gesandten nicht zu gehorchen. Egal, wenn man Allah sagt, das ist der Fassad, der überhaupt auf der Welt entsteht. Ja? Jedes Blut, was ungerechterweise vergossen wird, hängt damit zusammen, weil man nicht auf Allah und seinen Gesandten gehört hat. Ja? Das ist der Grund, sonst nichts. Denn wenn Blut vergossen wird, durch den Befehl Allahs oder seines Gesandten, dann ist es Gerechtigkeit, dann ist es kein Fassad. Dann ist es Gerechtigkeit, Adl. Deswegen, das ist Fassad. Und wie gesagt noch einmal, rechtschaffene Taten sind diejenigen, die Allah und seine Gesandte angeordnet haben. Der Prophet s.a.w. hat gesagt, man amila amalan, wer eine Tat verrichtet, laysa alayhi amruna. Das heißt, wer eine Tat verrichtet, die nicht zu unserer Angelegenheit dazugehört, zu unserem Religionssystem dazugehört, ja, fahuwa rad, diese Tat wird zurückgewiesen. Diese Tat wird zurückgewiesen. Und deswegen, jede Tat, die wir versuchen, Allah näher zu kommen, und sie stimmt nicht mit dem Koran und nicht mit der Sunna des Propheten gleichzeitig überein, diese Tat wird mit 100.000% nicht angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala, weil der Prophet es gesagt hat. Und das zeigt uns, dass die gute Absicht in den Taten alleine reicht überhaupt nicht aus. Die gute Absicht reicht überhaupt nicht aus. Zum Beispiel, sage ich einmal, jemand, der Zakat geben will. Jemand, der Zakat geben will. Wenn jemand Zakat jemanden gibt, der nicht zu den 8 Kategorien gehört, das werden wir noch in Schal 4 besprechen, ja, aber nicht zu den 8 Kategorien gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala in Surah At-Taube erwähnt hat, dann ist sein Zakat flöten gegangen. Es ist einfach unnötig aus dem Fenster rausgeworfen. Selbst wenn er beabsichtigt hat, einen Bestandteil oder eine Säule des Islam zu erfüllen. Das hat ihm gar nichts genutzt. Weil du musst es auf die Art und Weise machen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es angeordnet hat. Na, die werden bei Allah und rechtschaffen handelt, ist erstens, es muss übereinstimmen und zweitens Ikhlas. Die zweite Voraussetzung, das sind die zwei Voraussetzungen. Ja, das werden wir noch besprechen. Ja. Haben noch nicht besprochen. Ja. Und Ikhlas ist die zweite Voraussetzung. Das heißt, dass man die Tat, die man tut, nur für Allah tut. Und nicht irgendwie beabsichtigt, irgendein Gut der Güter des Diesseits dadurch zu erlangen. Entweder das Wohlgefallen eines Menschen oder das Wohlgefallen von irgendjemand anderem. Ja. Das ist nicht erlaubt. Diese Menschen, die werden dann bei Allah ihren Lohn haben und keine Furcht wird über sie kommen. Furcht ist das Gegenteil von Sicherheit und Traurigkeit ist das Gegenteil von Glücklichkeit. Insofern ist das die vollkommene Glückseligkeit im Paradies, wenn man nicht traurig ist und keine Angst hat. Denn nur durch diese beiden Sachen gleichzeitig wird man Glückseligkeit erlangen. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt die Juden an und sagt ihnen, und als wir mit euch ein Abkommen trafen, das Abkommen, auf Arabisch Mithaq, ist mehr als nur ein Vertrag, sondern bedeutet ein Vertrag, bei dem man mitgeschworen hat. Man hat nicht nur unterschrieben oder zugestimmt, sondern man hat geschworen, dass man sich daran halten wird. Und sie haben ein Mithaq, also ein Abkommen getroffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben. At-Tur, sagen manche Professoren, ist irgendein Berg von der Gegend. Und andere haben gesagt, dass At-Tur ist der Berg, auf dem Musa stand und mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt geredet hat. Und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben. Jeder Mensch, der die Shahada ausspricht und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, der ist ein Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen, weil er bezeugt hat, dass er niemanden hat bezeugt und versprochen, dass er niemanden anbeten wird außer Allah, und wenn er das nicht tut, dann hat er seinen Vertrag gebrochen. Und das soll man sich bewusst machen. Ja. Die Kinder Israels haben dieses Abkommen getroffen. Ja, und sie haben sich nicht dran gehalten. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, also das Abkommen, was sie getroffen haben, ist, dass sie eben Musa hat es die Tora bekommen auf dem Berg At-Tur. Und er hat mit ihnen einen Vertrag gemacht, dass sie diese Tora nehmen und sich daran halten. Und diesen, und sie lesen, ja, und auch lesen natürlich, und auf sie Acht geben. Auf sie Acht geben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gelehrten und Mönche, ja, und Schriftgelehrten der Juden und Christen verantwortlich gemacht für die Bewahrung der Bücher Gottes zu ihrer Zeit. Die Tora hat Allah nicht versprochen, dass sie bewahrt bleibt. Wie Allah es klar in Surat Al-Ma'idah sagt. Er hat die Schriftgelehrten und die Mönche, ja, er hat sie verantwortlich gemacht, die Gelehrten, dafür, dass die Schriften nicht verfälscht werden. Und dieses anvertraute Gut haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben es nicht so verwaltet, wie sie es hätten verwalten sollen. Deswegen sind die bis heute verfälscht. Nur beim Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst garantiert, dass der Koran nicht verfälscht werden wird. Nur beim Koran. Bei anderen hat das den Menschen selbst überlassen. Und sie haben das daraus gemacht, was sie machen wollten. Und als sie diesen Vertrag nicht annehmen wollten, oder diesen Vertrag brechen wollten, oder gebrochen haben, besser gesagt, hat Allah subhanahu wa ta'ala den Berg, einen Berg, über sie erhoben wie eine Wolke. Über sie erhoben wie eine Wolke. Und das sagte er, Oder dazu lesen wir noch genaueres in Surat al-A'raf, im 7. Surah, Vers 171, wo es heißt, und als wir den Berg über sie heraushoben, als wäre er ein Schattendach, und sie glaubten, er würde auf sie fallen, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und gedenkt dessen, was es enthält, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Ja. Als sie den Berg über sich gesehen haben, wurden sie praktisch gezwungen, an die Taura zu glauben und diesen Vertrag einzugehen. Und sie haben sich niedergeworfen. Sie haben sich niedergeworfen unter dem Berg. Aber wie haben sie sich niedergeworfen? Sheikh Abu Bakr Jazair hat gesagt, sie haben sich niedergeworfen, so dass sie sehen konnten, was passiert oben. Das heißt, sie haben sich auf eine Backe niedergeworfen. Auf eine Backe niedergeworfen. Um zu gucken, was oben passiert. Und deswegen ist das, hat er gesagt, immer noch der Sujud, ihre Form der Niederwerfung, die sie anwenden, mit der Begründung, durch diese Anwendung, also sie bevorzugen ihre Niederwerfung, der Niederwerfung der Muslime, weil sie gesagt haben, durch diese Niederwerfung hat Allah uns gerettet. Hat uns Allah vor dem Berg gerettet. Na. So beten die heute immer noch. Ja. Allah ahne, ob sie bis heute noch so beten. Aber das ist der Sujud der Juden damals gewesen, zumindest. Plus, vergiss nicht, es gibt nicht nur die Juden, es gibt viele Arten von Juden. Genauso wie es viele Arten von Muslimen gibt, also Sekten meine ich damit, ja, gibt es von den Juden auch sehr, sehr viele. Deswegen wirst du Leute finden, die sagen, nee, im Koran, das stimmt gar nicht. Zum Beispiel im Koran ist erwähnt, in Surah Tauba, und das, da steht, وقالت اليهود عزير ابن الله. Die Juden sagten, عزير ist der Sohn Allahs. Die heutigen Juden sagen das nicht. Zumindest sagen sie es nicht offensichtlich. Ja? Und es gab aber Juden damals, die es gesagt haben. Und wenn es die heute nicht mehr gibt, heißt nicht, dass der Koran falsch ist. Sondern Allah SWT hat über bestimmte Juden gesprochen. Ja? Na. Plus, Klammer auf, die Juden bezeichnen jeden rechtschaffenden Menschen als Sohn Gottes. Klammer zu. Nur, dass wir gemerkt haben, also im Grunde genommen ist die Aussage nicht, immer noch nicht falsch. Und die wird auch niemals falsch sein. Natürlich nicht. Na. Haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben und gedenkt dessen, was es enthält, auf das ihr fürchten möget. Fürchten möget. Hier ist übersetzt, gottesfürchtig werden. Allah fürchtet. Keine Frage, dass es dazu gehört. Auf das ihr Allah fürchten möget. Seinen Zorn, seine Unzufriedenheit. Dann kehrtet ihr euch nach alledem ab. Nachdem sie, also sie sagten, das können wir nicht. Nachdem sie diesen Vertrag angenommen haben, gezwungenermaßen, haben sie sich nachher wieder abgewandt und gesagt, das können wir nicht, dieses erfüllen. Und genau das gleiche sagen viele Muslime heutzutage selbst auch, zwar nicht durch die Zunge, aber so schön, wie man auf Arabisch sagt, Lisanul Hal, auf Wortwörtlich heißt es, die Zunge seines Zustandes spricht. Die Zunge seines Zustandes sagt, dass er im Grunde genommen sagt, das kann ich nicht erfüllen als Muslim. Er sagt es mit seiner Zunge, aber die Zunge seines Zustandes sagt es, symbolisch gesprochen. Ja. Und dann Allah sagt, und wenn nicht Allahs Huld gegen euch und sein Erbarmen gewesen wäre, ihr müsst euch vorstellen, nachdem sie diese neuen Wunder gesehen haben, dem Pharao gegeben worden. Neun Wunder haben sie mitbekommen, dass sie. Trotzdem, danach kehrt ihr euch alle dem ab. Wenn nicht Allahs Huld gegen euch gewesen wäre und seine Barmherzigkeit oder sein Erbarmen, gehörtet ihr wahrlich zu den Verlierern. Und das ist die Art der Auswahl, die Allah SWT vorgenommen hat, wie er sie auserwählt hat. Ja? Eben dadurch, dass er sie nicht vernichtet hat durch solche Sachen. Er hätte den Berg direkt fallen lassen können und sie hätten es verdient. Beim Kuckuck, was haben sie gesehen? Sie haben verlangt, Allah zu sehen. Das darf man nicht fragen. Diese Sache darf man nicht Allah darum bitten. Ja. Nachdem sie gelernt haben von Musa, er hat es ja erbeten. Und sie haben gelernt, dass Musa es nicht gesehen hat. Ja. Nicht sehen durfte, alayhi salatu wassalam. Im Diesseits, wie gesagt, im Jenseits, sind die Hadithe zweifellos, dass die gläubigen Menschen Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies sehen werden. Ja, am Tag der Auferstehung wird Allah gesehen. Schon am Tag der Auferstehung werden die Gläubigen schon sehen. Aber im Paradies werden sie sogar sein Gesicht sehen dürfen. Er wird seinen Schleier wegnehmen, darf sein Gesicht sehen. Das ist keine Sache, darüber gibt es keinen Zweifel unter der Ahl Sunnati wal Jama'a. Ja. Nein, Ahl Sunnati wal Jama'a. Und ihr kennt doch, und dann sagt Allah im 65. Vers, und ihr kennt doch diejenigen von euch, die den Sabbat übertraten. Da sagten wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Diese Erzählung ist in Surat al-A'raf erwähnt. Inshallah werden wir es dort ausführlicher machen. Aber was wir wissen sollten ist, erstmal, sie übertraten den Satan, den Sabbat. Sie übertraten den Sabbat, das ist der Samstag. Sowieso der Samstag war eigentlich gar nicht für sie auserwählt. Sie sollten eigentlich den Freitag haben, aber sie wollten den Freitag nicht. Sie sagten, Allah hat den Samstag, also sie sind sich uneinig geworden nachher, ja, also, weil sie haben gesagt, Allah hat am Samstag angefangen, alles zu erschaffen. Und er hat auch die Schöpfung am Samstag beendet und hat sich danach ausgeruht. Am Samstag, ja. Und deswegen sagen sie, wollen sie am Samstag dann diesen Ruhetag haben. Tayyib. Und dann legte Allah ihnen dann eben auf als Pflicht, dass sie dann dort auch nicht arbeiten dürfen und nichts tun dürfen. Na, so heißt es. Die Frage ist, die man sich stellen kann, braucht jemand, der die 7 Himmel und 7 Erden innerhalb von 6 Tagen erschaffen kann, Pause? Das erstes. Zweitens, wenn er nur zu einer Sache, damit sie entsteht, sagt, sei, und dann ist es. Wie Tage wissen wir einfach, wie sie sind. Er sagt, sei, ja. Wenn er will, sagt er, sei 7 Himmel. Punkt, dann ist es schon. Ja. Braucht jemand Pause? Deswegen? Nein. Also, deswegen diese Idee ist einfach unglaublich. Und Allah SWT sagt in Surat Al-Ahqaf und auch in anderen Sura, dass Allah eben nicht ermüdet ist bei der Schöpfung der Himmel und der Erde. Natürlich nicht. Was ich mich die ganze Zeit frage, so, gibt es ja, so, wenn du jetzt die Archäologie anguckst und so, ja, wenn die so Ausgrabungen machen und so, da frage ich mich immer, ob die Erde tatsächlich so alt ist, ja. Wie die sagen, so 100 Millionen Jahre oder 150 so. Millionen Jahre oder 100 Milliarden oder 10 Milliarden Jahre oder so, ich habe keine Ahnung mehr. Frage ich mich immer, ob die wirklich so alt ist. Ja, wenn Allah will, dann ist sie so alt. Allzu alt gemacht worden. Hat die Evolutionstheorie was damit zu tun? Sind Affen? Nein, gar nicht. Sie waren Menschen. Sie waren Menschen und die sind zu Affen. Allah sagt, seid Affen. Kunu, Qiradatan Khasin. Seid verstoßene Affen. Und dann waren es das. Und Ibn Abbas hat überliefert, dass manche Leute denken, dass irgendwie die heutigen Affen davon abstammen sollten oder sowas, aber Ibn Abbas hat überliefert, dass Menschen, die in Affen umgewandelt werden oder irgendwelche Tiere, die haben keine Nachkommenschaft. Die haben keine Nachkommenschaft. Und es ist auch überliefert, dass sie am gleichen Tag eine Krankheit überfiel und am gleichen Tag noch gestorben sind. Ja. Und so machten wir dies für alle mit und nach euch zu einem warnenden Beispiel. Für die Leute, die überlebt haben und die Leute nach ihnen, wer sind das? Die Christen, die Muslime, die ganzen Völker, die zum Tag der Auferstehung, sollen dadurch lernen, was? Dass sie die Verträge einhalten müssen. Wenn man einen Vertrag eingeht, muss man ihn einhalten. Na. Und zu einer Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Ja, denn die Gottesfürchtigen, sie sind diejenigen, die ein lebendiges Herz haben. Sie sind diejenigen, die ein lebendiges Herz haben. Na, subhanallah. Was haben die Juden, wie haben sie am Samstag diesen Sabbat übertreten? Mit den Fischen, oder? Genau. Das ist die Geschichte, die natürlich in Surat al-Araf erwähnt ist. Ihnen wurde verboten, am Samstag zu angeln. Und Allah SWT hat sie dadurch geprüft und hat ihnen extra am Samstag mehr Fische zum Ufer hat schwimmen lassen, um ihnen der Prüfung zu unterstellen. Überhaupt Fische. An anderen Tagen gab es doch keine Fische, oder? Gab es nicht gerade dann am Samstag Fische? Ich weiß, ja, kann sein. Ach, das an anderen Tagen. Auf jeden Fall war es da besonders viel an dem Tag. Ja, ja. Ich hätte es sich auf jeden Fall gelohnt zu angeln an dem Tag. Und da haben sie einfach versucht diesem Gesetz zu umgehen, auszutricksen, einen Trick anzuwenden, haben sie einfach die Netze vor dem Samstag reingelegt ins Wasser und am Sonntag haben sie sie rausgenommen, wo die Fische schon reingelegt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Wala tartakibu martakabat al-yahud tastahillu maharim Allah bi adna al-hiyal." Das heißt, der Isnad ist gut, jayid. Das heißt, macht nicht das Gleiche, was die Juden, oder ladet nicht die gleichen Sünden auf, wie die Juden auf sich aufgeladen haben, indem ihr den verbotenen Dingen Allahs durch die billigsten Tricks umgeht. Durch die billigsten Tricks umgeht. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man als Muslim, wenn Allah und sein Gesandter etwas verboten haben, dass man da nicht irgendwie immer etwas sucht, ne, um das halal zu machen, die Sache. Und erst recht, wenn die Ulama es gesagt haben, erklären sollte. Jemand hat mir erzählt, dass wir jetzt normal auch keinen Strom verbrauchen dürfen, am Sabbat, am Samstag oder so, und dass sie stattdessen jetzt eben Zeitschaltuhren, oder beziehungsweise ist es so, die dürfen den Lichtschalter selbst nicht betätigen, ja, weil sie ja damit praktisch konsumieren würden in dem Sinne, ja, und dann haben sie Zeitschaltuhren eingebaut. Super. Dass sobald praktisch jetzt die Zeit läuft, wenn es dunkel wird, dann geht das Licht an. Damit die selber praktisch den Lichtschalter nicht betätigen. An ihrer Linie treu. Ja, dasselbe. Das ist Sturheit. Na, also, liebe Brüder, diese Verse sind uns erwähnt worden, der erste zumindest, erstmal, um allen Menschen Hoffnung zu geben, egal wie verflucht sie sind. Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich Allah zuzuwenden. Wer Allah entgegenkommt, so kommt Allah ihm entgegen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass den Kindern Israels wird klar gemacht und allen Menschen, die glauben, dass sie durch Abstammung etwas Besonderes sind, von meinetwegen von einer Prinzenfamilie oder einer Königsfamilie oder von irgendeiner besonderen Familie abstammen, oder glaubt, Araber ist besser oder Qurayshid ist besser als andere oder irgendetwas anderes, diese Leute, die sollen daraus lernen, aus diesen Versen, dass nur derjenige erfolgreich sein wird am Tag der Auferstehung, der geglaubt hat und rechtschaffen gehandelt hat. Nicht nur gehandelt hat und denkt, es war rechtschaffen, sondern es ist tatsächlich rechtschaffen, so wie Allah und sein Gesandtes angeordnet haben. Na. Und ich werde, inshallah, die nächsten Verse jetzt nicht mehr ansprechen. Oh, ich wollte eigentlich noch die ganze Geschichte mit der Kuhschlachtung machen. Aber ich glaube, die lassen wir dann, weil das wird noch mindestens noch mal so lang, wie ich gerade gern. Man verschätzt sich manchmal bei der Vorbereitung. Aber Alhamdulillah, dann haben wir. Alhamdulillah, ja, aber es macht Spaß zu lesen. Und daraus zu lernen. Zum Eid kannst du uns die Kugel stecken. Inshallah. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, und zwar, was ich vergessen habe, beim letzten Mal zu sagen. Im Vers 57 heißt es, oder im Vers 58 heißt es: "Tretet ein in diese Stadt und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt: Vergebung. So vergeben wir euch eure Verfehlungen. Naghfiru lakum khatayakum." Aber in der Lesart von Ibn Amr heißt es Yughfar anstatt Naghfir, und in der Lesart von Nafi' und Abu Ja'far heißt es Tughfar, und beides ist im Passiv. Das heißt, dann nicht übersetzt, so vergeben wir euch eure Verfehlungen, sondern so werden euch eure Verfehlungen vergeben. Passiv. Nein, das habe ich noch als kleiner Nachteil vom letzten Mal. Na, Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.